Ja, wir sind jetzt hier sozusagen am zentralen Gedenkstein. Zunächst vielleicht etwas zur Geschichte dieses Steines. Die ursprüngliche Geschichte geht auf zwei junge Arbeiter zurück. Und zwar sind im Umfeld der Leunawerke dann umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt worden von der Polizei. Schließlich wurden ungefähr 1800 Leute, jedenfalls über 1000, wurden eingesperrt. Dazu hat man eins von diesen großen Silos genommen, da saßen die halt drin unter erbärmlichen Zuständen. Und da haben sich zwei Leute überlegt, zwei junge Typen, wir holen die da raus und wollten da nun nachts in das Werk und die rausholen. Die sind dabei erschossen worden. Die Leichen sollten dann bestattet werden hier in dieser Ortschaft. Der Pfarrer hat sich geweigert, diese Leute auf seinem Friedhof zu bestatten. Und so hat man sie einfach hier am Gänseanger, wie das damals hieß, einfach verscharrt, kann man sagen. Aber es sind dann aufgrund dieser Geschichte ziemlich schnell, also hier auch Blumen abgelegt worden und so weiter. Das wurde dann so für die Arbeiterschaft die Stelle, wo man sich also sozusagen der ganzen Toten gedachte. Und dann hat sich die KPD der Sache angenommen, die ja dann auch die ganze Geschichte so ein bisschen für sich beansprucht hat und wollte einen Gedenkstein errichten. Ernst Thälmann ist persönlich angereist, um das dann also auch dann zu vollziehen. Gibt es auch Fotos, wie er hier steht und so weiter. Aber um so einen Stein zu errichten, da gab es eine tierische Auseinandersetzung. Damals war der Landtagsabgeordnete aus Halle, der KPD Max Lademann. Da ist der Schriftverkehr noch erhalten, wie er also mit den Ämtern sich da sozusagen um diesen Stein, was da jetzt draufgeschrieben werden darf und was nicht. Das ist also nochmal so eine Geschichte für sich, war jedenfalls ein endloses Gezerre, bis nun dieser Stein endlich hingestellt werden konnte. Wie gesagt, Ernst Thälmann hat ihn eingeweiht und dann wurde das eben auch zum März wurden dann auch hier entsprechend immer Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Dann kamen die Nazis an die Macht. Die haben den Stein nicht in der Form abgebaut. Sie haben aber oben die Faust, der ist ja vom Roten Frontkämpferbund, die Faust, vom Roten Frontkämpferbund wurde 1924 gegründet als erste Einheitsfrontorganisation. Also im Grunde genommen ist das eine der Resultate aus diesem Aufstand gewesen. Das ist das Emblem vom Roten Frontkämpferbund, die geballte rechte Faust, nicht die linke Faust. Die Studenten nehmen immer die linke Faust hoch, aber original war es die rechte Faust. Entwurf von John Hartfield übrigens. Und die wurde von den Nazis mit Zement zugemacht. Und der Spruch da unten wurde auch, dass man nicht mehr lesen konnte. Aber der Stein an sich wurde nicht zertrümmert oder entsorgt. Und so hat er die Zeit des Nationalsozialismus überlebt. Zu DDR-Zeiten wurde er dann wieder, also entsprechend dem Originalzustand, soweit es möglich war, hergestellt. Das reicht aber nicht, weil ich hatte ja schon erwähnt, die DDR hat das ja dann zu ihrem Nationalmythos so ein bisschen aufgebaut. In Leuna sind viele gefallen, in Leuna floss Arbeiterblut. Das war so ein Evergreen aus den 20er Jahren. Der ist in DDR-Zeiten dann auch zu entsprechenden Feiern hier noch gesungen worden. Den gibt es mit 100 verschiedenen Versstrophen, also so, das ist alles immer mal wieder verändert worden. Das reicht aber nicht, dieser Stein. Die DDR-Regierung, hat, die SED, hat dann hier eine ganze Anlage aufgebaut. Das war richtig so, Treppe hochgehen und dann war dieser Stein nur Teil dieser Anlage, kann man sagen. Unten wurden zwei große Bronzereliefs, mehrere Meter lang und richtig hoch, die Geschichte der Leunakämpfe darstellend. Und dann wurde hier zumindest im März immer die großen Feierlichkeiten gemacht. Also Betriebskampfgruppen standen hier, FDJ und was so alles möglich war. Es war jedenfalls eine zentrale Sache und jedes Jahr für die Sammler interessant, gab es ein Leuna-Abzeichen bis 1989 durchgehend, jedes Jahr ein anderes. Es war jedenfalls eine wichtige Geschichte. Und ja, nach der Wende war Schluss mit diesen Feierlichkeiten, hat man dann diese Anlage wieder abgebaut und den Stein in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Also so ungefähr sah dann 1927 auf, als er dann hier aufgestellt worden ist. Der Spruch darauf, durch Kampf zum Sieg, der hört sich heroisch an, aber der ist bei vielem, wie bei vielen dieser Sprüche, die von der radikalen Arbeiterbewegung dann benutzt worden ist, eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist ja so ein patriotischer Spruch ursprünglich gewesen, hat man den auf dem Roten Stern montiert, dann funktioniert das auch irgendwie. Deswegen sollte man das nicht so hervorheben, finde ich. Ja, das ist also jetzt zu diesem Stein zu sagen. Ich finde, allein diese Geschichte, die hinter sich hat, ist das schon ein einmaliges Denkmal. Eine Frage? Da ist dann haben sie aufgestellt. Also, ne, also das ist die Zeit, wo sie 21 war der Aufstand, 7, bis 27 hat es gedauert, bis sie den hingestellt haben. Ja gut, das ist die Geschichte zum Stein. Das ist auch so ein bisschen Geschichte des mitteldeutschen Aufstands jetzt gewesen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie man das eigentlich mit dem Hier und Heute verknüpft. Also was sagen uns diese Geschichten von früher zum Heute? Und da finde ich es vieles sehr, sehr, sehr schwierig, das also nach heute zu transportieren. Ich finde, das gehört in die Geschichte der linksradikalen Bewegung, auch mit allen Fehlern, die da drin sind. Ich wüsste jetzt nicht, auf was ich mich da direkt beziehen könnte, weil ich hatte ja viel von den Fehlern erzählt. Der Aufstand an sich ist ja von vornherein total Wahnsinn, aber vielleicht hört Wahnsinn auch ein bisschen dazu. Für mich gehört er trotzdem in die Geschichte dieser revolutionären Linken, die ich mich zurechne. Und deswegen habe ich das so ein bisschen zum Teil meiner selbstgestellten Aufgabe gemacht, da eine Versuch nochmal eine andere Erzählung über diesen Ablauf darzustellen. Weil ich irgendwie finde, das kann man alles im Nachhinein sozusagen, es baut sich aufeinander auf, erklärt sich, verknüpft sich ineinander. Natürlich kann ich nicht den Kampf von 1921 auch nicht ideologisch heute mehr führen. Und dieses eine direkte Verbindung, ideologische Verbindung zu ziehen, würde mir schwerfallen, obwohl ich mich in einer Traditionsabfolge schon verstehe. Ja, ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ausgedrückt war.